5 Tage nach jener Nacht in Versailles, als er keine Entscheidung fällte und darüber nachdachte, was es heißt, dass ein König geflohen sei. Staatsmännisch findet Lafayette die Lösung des Problems und gibt an alle Nationalgarden im Land schriftlich die Weisung, dass die Feinde des Vaterlandes den König entführt hätten und zu verhaften seien. Nicht Flucht, Entführung. Das findet Anklang bei der Mehrheit der Nationalversammlung. Gerettet ist die konstitutionelle Monarchie und als ihr Retter wird Lafayette gefeiert. Selbst seine alten Feinde, Barnave, Lamette, die Führenden im Jakobinerclub, verbünden sich mit ihm. Nur Robespierre und Danton widersprechen. Am Nachmittag, durch die Verlesung der Botschaft des Königs an die Franzosen, stellt Ludwig klar, dass diese Monarchie nicht seine ist. Die Majestät des Königs ist in jeder Weise geschmälert worden, seine Rechte genommen, ihn von der Regierung ausgeschlossen. Franzosen, schließt euch wieder eurem König an. Für Robespierre ist das die ganz große Verschwörung der Royalisten, bei der Hof, Lafayette, Nationalversammlung Komplizen sind, um alle Patrioten in einem Blutbad zu vernichten. Sein Kollege Pétion dagegen, ein eher günstiges Ereignis. Jetzt kennt man den König. Der Journalist Brissot sogar, verlasst euch darauf, dass Lafayette den König nur hat entkommen lassen, um euch die Republik zu bescheren. Robespierre, was soll das denn sein, die Republik? Es ist 5 Uhr nachmittags. Das Wort Republik macht schon in der ganzen Stadt die Runde, während die Nationalversammlung nach der Kaffeepause sich wieder daran macht, für Eintracht und das Image des Königs zu sorgen. Wo der sich befindet, weiß zu dieser Zeit außer ihm selber und seiner Begleitung tatsächlich keiner. Sie haben noch immer nicht Chalon erreicht, wo sie nach Zeitplan 3 Stunden vorher sein sollten. Sie haben Verspätung, aber dafür auch den gefährlichsten Teil der Strecke hinter sich. Wenn wir Chalon passiert haben, gibt es nichts mehr zu befürchten, sagte der König. Schreibt Madame de Tourzel. Wir werden in Pont de Sommeville die erste Truppeneinheit antreffen und dann ist unsere Reise gesichert. Ziel ist Montmédy, ein kleiner Ort, nur wenige Kilometer sowohl von Lothringen wie von der Grenze zu den österreichischen Niederlanden entfernt. Dort wird Bouillet den König erwarten. Seit Herbst des vergangenen Jahres hat man das Unternehmen vorbereitet, bis ins kleinste Detail. Die Organisation liegt in Händen von Kavallerieoberst Graf Axel von Fersen, der Royal Suédois. Das königliche Regiment schwedischer Söldner in Frankreichs Diensten. Oberst von Fersen genießt die besondere Gunst der Königin und ist ihr treu ergeben. Die Vorbereitungen zur Reise werden so unauffällig wie möglich gemacht. Marie Antoinette beispielsweise lässt für sich und die Kinder je eine komplette Wäscheausstattung anfertigen. Aber eben nicht alle 3 auf einmal, sondern peu à peu hintereinander. Und erst danach lässt sie sich von ihrem Reisenecessaire eine zweite identische Ausführung machen. Dieses Reisenecessaire von Marie Antoinette hat nichts mit dem zu tun, was heute so genannt wird. Es war ein sehr patentes, kompliziertes Möbel, in dem sich alles findet, was eine Königin womöglich einmal nötig brauchen könnte. Die große schwarze Reisekutsche des Königs, ein wahres Meisterwerk in allem, was Ausmaß, Machart und Komfort betrifft, zu auffällig, um damit durch Paris zu fahren, bleibt draußen im Clichy, im Landhaus eines Engländers versteckt. Das wird die schwierigste Etappe des Unternehmens werden. Die Stadt, wo man den König kennt, verlassen und Clichy erreichen. Deshalb nimmt Graf von Fersen dabei die Sache auch persönlich in die Hand. Die Weiterreise mit der großen schwarzen Kutsche hat der Oberst auf der Basis von exakten Daten strategisch durchgeplant. Er lässt die Kutsche die vorgesehene Strecke probefahren, genau entsprechend der Personenzahl, Gepäcklast und so weiter, wie später dann beim König. Mehr noch, die Probefahrt wird von der russischen Baronin von Korff und ihren Leuten gemacht. Dem König und den Seinen wird der Name der Baronin und darauf ausgestellt ein falscher Pass als Deckung dienen.